Geschichte, vorläufige Geschichte eines jungen Kommunisten, 26 Jahre alt. Kein Held wie Rudi Schulte, aber auch einer. Heute, da läuft schon, das ging aber nicht so sofort. War fast allein, als er anfing an diesem Ort. Ärger zu Hause, sein Alter auf Rente und Soff. Bruder im Knast, Diskotheken, Playboy, macht den Zoff. Schlaf- und Trabantenstadt, gibt's keinen großen Betrieb. Jugendclub hat er als erstes organisiert. Erfahrung woher? Rudi Schulte, den gab es nicht hier. Zwei alte Genossen, einen Rentner und einen Friseur, sind heute 15 und mischen sich überall ein. Mieteraktionen und Infostand, sogar Bürgerverein. Ist er zufrieden? Ja, ist er, nein, ist er, ja, ist er, nein, ist er, ja, ist er, nein, ist er. Wie das so ist, als Kommunist. Postbote ist er, geträumt hat er davon ja nicht. Schlosser gelernt und dann da, keine Arbeit gekriegt. Postbau in Schale, so macht er am Tag seine Tour. Zusteller, Tasche und Mütze, in voller Montur. 8 Jahre traben, davon wird man so schnell nicht dick. Gefragt, wird gefragt über Kleinkram und auch Politik. Kennt sein Bezirk und weiß viel und von jedem auch was. Heil Moskau, so grüßt ihn jetzt keiner mehr. Oder aus Spaß. Bis auf den Nazi mit Richtung. Der Pension und ein paar halten UZ und sie lesen die Zeitung sogar. Ist er zufrieden? Ja, ist er, nein, ist er, ja, ist er, nein, ist er, ja, ist er, nein, ist er. Wie das so ist als Kommunist. Seine Kollegen, die hat er, die hören auch zu. Zum Beispiel, wenn er aus Bild vorliest, wenn er dazu das, was nun wahr ist, vergleicht mit, was man für wahr verkauft. Gibt es auch Krach, der Kollege aus Leipzig, der schnauft. Aber sie hören und merken und denken auch mit, weil wir sie nämlich nach oben und sonst auch betritt. Weil er nach oben und sonst auch die Schnauze nicht hält, haben sie ihn zum Vertrauensmann und in Personalrat gewählt. Gewerkschaftlich hat er sie alle jetzt organisiert. Selbst den Inspektor, der transzendental meditiert, ist er zufrieden. Ja, ist er, nein, ist er, ja, ist er, nein, ist er, ja, ist er, nein, ist er, ja. Wie das so ist, als Kommunist. Tag und Nächte gezählt hat er keine. Privat kennt er kaum, immer auf Achse und ist Kandidat. Seit 2 Jahren verheiratet, Das klappt aber nicht mehr so recht. Auch weil er nachts mal nicht heimkommt vom anderen Bett. Hat er noch Träume? Natürlich. Nur grad nicht mehr den, dass er die Post besetzt und rote Fahne hochzieht. Denkt in Prozenten und dass sich mal schnell was verschiebt. Wach sein dann und er weiß, dass es das irgendwann gibt. Sie sind nicht viel und verwundbar. Er weiß, wie viel fehlt. Weiß aber auch, wie die Sache steht. So in der ganzen Welt ist er zufrieden. Ja, ist er nein, ist er ja, ist er nein, ist er ja, ist er nein, ist er ja, ist er. Wie das so ist, als Kommunist. Dreimal waren die schon da, die Bullen von der Postdirektion. Drohen und grinsen und fragen nach Gott und Funktion. Möglich, dass er, das gefeuert wird, Angst hat er schon. Auch wenn er lacht und sich hält an den coolen Ton. Weiß, dass die Tage gezählt sind von deren Herrn. Doch können auch viel sein, noch Nächte, die denen gehören. Fighten und fallen und lernen und dann widerstehen. Hat er gelernt und den Mut, dann auch weiterzugehen. Ist nicht allein und die Hilfe, Erfahrung dabei. Sind tausendmal tausend gespeichert in der Partei. Ist er zufrieden? Ja. Ja, ist er nein, ist er ja, ist er nein, ist er ja, ist er nein. Wie das so ist, als Kommunist.